Was als Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Betreff der fremden Völker erging, über Ägypten, in Betreff des Heeres des Pharao Necho, des Königs von Ägypten, das am Euphratstrome bei Karkemisch stand, des Nebukadrezar, der König von Babel, im vierten Jahre Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, schlug, rüstet Tatsche und Schild und rückt zum Kampfe vor. Spannt die Rosse an und besteigt die Pferde und stellt euch auf mit Helmen bedeckt. Putzt die Speere. Legt die Panzer an. Weshalb muss ich sie bestürzt, rückwärts weichen sehen? Und ihre Helden erschüttert und in unaufhaltsamer Flucht, ohne sich umzuwenden, grauen Ringsum? Ist der Spruch Jahwes. Nicht wird entfliehen der Behende, noch entrinnen der Held, im Norden droben, am Ufer des Euphratstroms, straucheln sie und kommen zu Falle. Wer war's doch, der dem Nile gleich empostieg, dessen Wasser wie Ströme daherwogten? Ägypten stieg empor, dem Nile gleich, und wie Ströme wogten daher seine Wasser, und es sprach, ich will emposteigen, das Land bedecken, will Städte vertilgen, samt ihren Bewohnern. Stürmt heran, ihr Rosse, und rast daher, ihr Wagen, und ausrücken mögen die Helden, ja, jener Tag kommt von dem Herrn Jahwe der Herrscharen, ein Tag der Rache, dass er sich räche an seinen Widersachern. Da wird das Schwert fressen und sich sättigen und an ihrem Blute berauschen, denn ein Opfer hält Jahwe im Nordlande, beim Euphratstrome. Steige hinab nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, Tochter Ägypten. Vergebens wirst du ein Heilmittel nach den anderen anwenden, für dich gibt's kein Pflaster. Es vernahmen die Völker deine Schande, und von deinem Jammergeschrei ist die Erde erfüllt, denn ein Held strauchelt über den anderen, miteinander fielen sie beide. Das Wort, welches Jahwe zum Propheten Jeremia redete in Betreff des Zuges Nebukadrezars, des Königs von Babel, zur Niederwerfung Ägyptens. Verkündet in Ägypten und meldet in Migdol, ja meldet in Nof und in Tachpanes, sprecht, stelle dich auf und setze dich in Bereitschaft, denn schon fraß das Schwert in deiner Umgebung. Weshalb sind deine Staaten zu Boden gestreckt? Sie hielten nicht stand, denn Jahwe stürzte sie, gar viele brachte er zum Straucheln, und einer stürzte über den anderen, so dass sie riefen, auf, lasst uns zu unserem Volke, zu unserem Heimatlande heimkehren vor dem gewaltigen Schwerte. Man wird Pharao, dem Könige von Ägypten, den Namen geben, Untergang. Er ließ die Frist verstreichen. So wahr ich lebe, ist der Spruch des Königs, des Name Jahwe der Heerscharen ist, ja, dem Tabor gleich unter den Bergen und gleich dem Karmel über dem Meere wird er einrücken. Mach dir die Gerätschaften zu Fortwandern zurecht, du Bewohnerschaft, Tochter Ägypten, denn Nof wird zur Einöde, wird in Brand gesteckt, entvölkert werden. Wie eine gar schöne junge Kuh ist Ägypten, Bremsen aus dem Norden fallen über es her. Auch die Söldner, die es in seiner Mitte hat, Mastkälbern gleich, ja, auch sie wenden sich, fliehen insgesamt, halten nicht stand. Denn ein Tag des Verderbens für sie ist über sie hereingebrochen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Seine Stimme ist gleich geworden dem Geraschel der Schlange, die davon kriecht, denn mit Heeresmacht rücken sie an und mit Äxten fallen sie Holzhauern gleich darüber her. Sie fällen seinen Wald, ist der Spruch Jahwes, denn unübersehbar sind sie, denn sie sind zahlreicher als Heuschrecken, niemand kann sie zählen. Zu Schanden ward die Tochter Ägypten, der Gewalt eines nordischen Volks ward sie überliefert. Es spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, fürwahr, ich suche heim den Ammon von No und den Pharao samt denen, die sich auf ihn verlassen, und überliefere sie der Gewalt derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und zwar der Gewalt Nebukadrezars, des Königs von Babel, und der Gewalt seiner Knechte. Danach aber wird Ägypten bewähnt sein wie in den Tagen der Vorzeit, ist der Spruch Jahwes. Du aber sei getrost, mein Knecht Jakob, und erschrick nicht, Israel, denn ich will dich erretten aus fernem Land und deine Nachkommen aus dem Lande, wo sie gefangen sind, dass Jakob heimkehre und ruhig wohne und sicher lebe, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Ja, sei getrost, mein Knecht Jakob, ist der Spruch Jahwes, denn ich bin mit dir. Denn mit allen den Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, will ich es garaus machen, mit dir aber will ich es nicht garaus machen. Vielmehr will ich dich mit Massen züchtigen, aber ganz ungestraft will ich dich nicht lassen.